before the Lord gave me to give you. Amen. Heute sprechen wir über das Thema Buße. Repentance. Really want us to repent. Er möchte, dass wir Buße tun. He loves repentance. Amen. Amen. In Acts 3, verse 19. Let's go there, please. Apostelgeschichte 3, 19. The Lord loves repentance. And he wants us to repent. Und er möchte, dass wir umkehren. He wants us to be flexible for him. Er möchte, dass wir flexibel sind für ihn. Amen. Amen. To be flexible. Something that we can turn. That is why living sacrifice. Amen. Living sacrifice don't have its own words. Er möchte, dass wir ein lebendiges Opfer sind. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In Acts 3, verse 19. Apostelgeschichte 3, Vers 19. It said, repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted, may be blotted out, when the time of the refreshment shall come from the presence of the Lord. Repent, repent, until you repent, your sins remain it. So tut Buße, damit eure Sünden ausgetilgt werden. Repent, it said, until you repent, your sin remain. Remain your sin. Bleibt die Sünde. Amen. Amen. Until you repent, your sin remain your sin. Erst wenn wir Buße tun, bleibt unsere Sünde die Sünde. Amen. Amen. In John 3:18. Let us go to John 3:18. Johannes 3:18. Amen. In verse 18 of John 3. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It means to repent is to believe. Buße tun heißt zu glauben. To believe Jesus. An Jesus Christus zu Amen. Glauben. Mm-hmm. Love to repent. Liebt Buße zu tun. Our prayer should be, Lord, help us, help me to repent. Unser Gebet sollte sein, Herr, hilf mir, Buße zu tun. Help me to love repentance. Hilf mir, Umkehr zu lieben. And never hate to repent. Und Umkehr nicht zu hassen. Amen. Amen. To choose you. Amen. Mich für dich zu entscheiden. To see you. Dich zu sehen. To connect you to everything. Dich mit allem zu verbinden. Amen. Amen. To repent means change of mind and purpose. Umzukehren heißt, dass wir ein, dass wir gedanklich eine Änderung Amen. Durchmachen. To repent means a change of mind and purpose. Dass unsere Gedanken sich ändern, dass unsere to turn around. Ändern, dass wir uns umkehren. Amen. Amen. And return to Christ. Und zurückgehen zu Christus. Amen. Amen. To turn around, that is to repent. Zurückgehen zu that Christus. That we now see Him, we now believe Him. Dass wir auf ihn schauen und ihn glauben. Amen. Amen. To repent is not about I sin no more. Buße tun heißt nicht, dass ich nicht mehr sündige. Amen. Praise the Lord. Halleluja. To repent is not about I sin no more. Buße tun heißt nicht mehr sündigen. It means I believe Christ. That is repentance. Sonst heißt Jesus Christus zu glauben. I accept whatever He says about me. Ich akzeptiere das, was er über mich I sagt. I accept everything He has done for me. Ich akzeptiere alles, was er für mich getan hat. I accept the payment. Ich akzeptiere die Bezahlung. Is somebody getting it? Mm-hmm. That is repentance. Das ist Buße. It's the repentance is no, I no longer steal, I no longer lie. Buße ist nicht, dass ich nicht mehr stehle oder lüge. Do, are you getting it? Mm-hmm. To repent means to choose Christ. Buße tun heißt, sich für Christus to zu entscheiden. To see Christ. Christus zu Because sehen. If you see Christ, you know the light is on, darkness vanish. Und die Dunkelheit verschwindet. Amen. Amen. You will not even remember all those sins, all those sins. Wir werden uns an diese Your focus is Christ. Wenn unser Fokus auf Christus liegt. I love what one of my children said the other day. He said, how he hear from God is when his focus is on Christ. That's how he hear from Christ. Wenn ich von Christus höre, da, mein Fokus ist auf Christus, wenn ich von Christus höre. It's so wonderful. Amen. Amen. Where your focus is. Das, wo mein Fokus ist. If, it's, if it is Christ, wenn you hear Christus his voice. Ist, dann höre ich seine Stimme. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And that's why I always talk about your value, your desire, Deswegen. Your motive, then your focus. Amen. Amen. frage ich immer nach euren Fokus und eurem Wert. Again, Christ love repentance. Christus liebt Umkehr. In Matthew 21. Matthäus 21. Let's go there, please. Matthew 21. Talks about two brothers. Wie geht es mit zwei Brüdern? Amen. Amen. Are we there, please? Mm. From verse 28 to 32. 28 bis 32. He said, what think ye? A certain man had two sons. And he came to the first and said, son, go work today in my vineyard. 29. He answered and said, I will not. But afterward, he repented and went. Amen. Amen. Verse 30. And he came to the second and said, likewise. And he answered and said, I go, sir, and went not. You get something here. Mm-hmm. One said, I will not go, but later I repent. Einer hat gesagt, dass nicht geht, aber hat dann später Buße getan. Amen. Mm-hmm. Then the other said, I will go, but did not go. Der andere hat gesagt, geht, aber ist nicht gegangen. He loved repentance, amen. Umkehr. He said, then in verse 31, he said, whither of them two did the will of his father? They say unto him, the first, Jesus said unto them, verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Praise the Lord. Hallelujah. Because the publicans and the harlot, they repent. Weil die Zöllner und Huren Buße tun. But you believe you don't need repentance. Aber ihr glaubt, dass ihr keine Buße braucht. Amen. Amen. A lot of God's children, they hate to repent. Viele Kinder Gottes hassen. They hate correction. Sie hassen Verbesserung. Amen. They hate correction. Sie hassen Verbesserung. But they are never without evil. Aber sie sind nicht ohne Böses. Is somebody getting it? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Repent means your focus should be Christ. And no longer on you. Umzukehren heißt, dein Fokus nicht mehr auf dir selbst liegt, sondern auf Christus. And to see Christ. Dass wir Christus to choose him. That's repentance. Uns für ihn entscheiden. Amen. Amen. Does it have anything with sin? Es hat nichts mit der Sünde zu tun. Does it have anything with your stealing, lying or killing? Oder mit deinem Stehlen, Lügen oder Töten zu tun? Unbeliever, the son don't steal. They don't. That does not mean they are saved. Denn Ungläubige. Somebody getting it? Leben einige von ihnen leben ein frommes Leben, aber das heißt nicht, dass sie errettet sind. They don't lie like you, but that does not mean they are saved. Das heißt, dass sie nicht errettet sind. Amen. Sie errettet sind. To repent has nothing to do with I sin no more. Buße zu tun hat nichts mit Sünde zu tun. Because no one can remain, can live without sin. Denn niemand kann ohne Sünde leben. Amen. It's not what man calls sin. Es geht nicht um das, was der Mensch Sünde what God calls sin in Old Testament. Das, was Gott in there are so many that you cannot even obey them. Das sind so viele Dinge, die du nicht befolgen kannst. Amen. And that is why somebody has to pay the price. Deswegen muss jemand den Preis bezahlen. And we thank God for Jesus. Wir danken Gott für Jesus. That paid the price of sin. Den Preis der Sünde bezahlt. And that is why we are no longer sinners. Deswegen sind wir keine Sünder mehr. We are blameless. Wir sind schuldlos. The Bible said we are blameless. Die Bibel sagt, dass wir schuldlos sind. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Allow him to live in you. Amen. Lass ihn, was er in dir lebt. Praise the Lord. Halleluja. And allow your mind to be occupied by him. Lass du, dass deine Gedanken von ihm umgeben sind. Amen. The Holy Spirit always reveals things in different ways to us. Der Heilige Geist offenbart uns Dinge auf unterschiedliche Weise. Amen. In Luke 2, look at what he revealed to somebody. Amen. Lukas in 2. Luke 2. Luke 2 from verse 23 to 32. Lukas 2, 23. We read from verse 25. You know, Jesus was taken to the synagogue here. That's okay. Let me read from verse 23. And as it is written in the law of the Lord, every male that opened the womb shall be called holy to the Lord. Verse 24. And to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or two young pigeons. 25. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simon. And the same man was just and devout. Amen. He was just. War gerecht. His mind was after God. Seine Gedanken waren hinter Gott her. Amen. And his mind was after God. Seine Gedanken waren hinter Gott her. Amen. That's a just man. A just man is now the period we are in. A just man is somebody that depends on Christ. Jetzt ist der gerechte Mensch die Person, die an Jesus Christus glaubt. I believe him. Die an ihn glaubt. You know, he told us the work we are to do. Er hat uns gesagt, welches Werk wir tun sollen. He said, the work we are to do for him is to believe him. Das Werk, was wir für ihn tun sollen, ist ihm zu glauben. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simon. And the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. And the Holy Spirit was upon him. Somebody getting something here. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord Christ. And he came by the Spirit into the temple. And when the parents brought in the child, Jesus, to do for him after the custom of the law. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Then took he him up in his arm and blessed God and said, Lord, now lettest thou your servant depart in peace according to your word. The Holy Spirit speak. Der Heilige Geist spricht. Amen. Amen. He speak a lot. Er spricht. We have to listen to his voice. Wir müssen seiner Stimme zuhören. That you don't hear from him does not mean he doesn't speak to others. Wenn du nicht von ihm hörst, heißt das nicht, dass er nicht zu anderen spricht. If your mind does not belong to Christ, you will not hear his voice. Wenn deine Gedanken nicht zu Christus gehören, dann wirst du seine Stimme nicht if hören. If your focus is not Christ, wenn dein Fokus nicht auf Christus liegt, you will not hear the voice of the Holy Spirit. Du wirst die Stimme des Heiligen Geistes auch nicht hören. It doesn't work through flesh. Es funktioniert nicht durch Fleisch. If your mind is full of flesh, deine Gedanken voll sind vom Fleisch, he will be speaking, he speak, but you are not hearing. Your flesh will block. We block everything. Aber du wirst es nicht hören, dein Fleisch wird dich blockieren. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. This man knew something. Dieser Mensch wusste etwas. Amen. Amen. The Holy Spirit revealed something to him. Der Heilige Geist hat ihm etwas offenbart. He's still revealing things to us today. Und er offenbart uns Dinge. If people believe you or not, ob Leute das glauben oder nicht, somebody getting it. Yeah, no, it doesn't matter what people believe. Ist egal, was Leute glauben. If you are sure that the Holy Spirit reveals something to you, wenn du sicher bist, dass der Heilige Geist, amen, offenbart, don't doubt it. Dann zweifle nicht daran. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Because there are so many doubting Thomas. Es gibt so viele Zweifler. That you know, they never submit to Christ. Sie übergeben sich nicht Christus. They never allow Christ to penetrate through them. Sie lassen nicht zu, dass Christus sie arbeitet. They doubt everything. When anything coming from the Holy Spirit, it threatens them. Bedroht es sie. Because they themselves, they don't even know what it is to hear from the Holy Spirit. Weil sie nicht wissen, was es bedeutet, vom Heiligen Geist. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for my eyes have seen your salvation. Christ is our salvation. Christus ist unsere Amen. Praise the Lord. Hallelujah. This man is saying, my eyes have seen Jesus. Dieser Mann sagt, dass meine Augen haben my eyes have seen salvation. Meine Augen haben die Errettung gesehen. Amen. Amen. Which thou art prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles and the glory of your people, Israel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Lord speaks to us in different ways. Der Herr spricht zu uns auf unterschiedliche Weise. Speak to you through dreams. Er kann durch Träume zu dir sprechen, durch Visionen. But no, sometimes it's not true anything. I just know things. I know it's coming from the heart. Manchmal kommt es einfach aus dem spricht er einfach durch unser Herz. Amen. He can even speak with audible voice. I've heard that several times. Amen. Just hear his voice clean and clear. Sprechen. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Some days ago, so I was not happy about what happened in the Bible studies. So erfreut über das, was in der Bibel schon passiert ist. I was not happy at all. Ich war nicht erfreut darüber. And I was praying that the Lord should help me to help me so that my concentration will be here. Und ich habe dafür gebetet, dass der Herr mir hilft, dass meine Konzentration auf ihm liegt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And in the morning, when my husband has gone to work and we spoke about it a little bit, and then I was not still happy that morning when I woke up. Amen. Und als ich am Morgen aufgewacht bin, war ich immer noch nicht erfreut über die Sache, und ich habe auch mit meinem Ehemann gesprochen und es hatte sich dennoch nichts geändert. Then I fell asleep. Dann bin ich eingeschlafen. And I dreamt. Dann habe ich geträumt. I started fighting with his sister that one of my sisters that died years ago. Ich fing an, mit einer Schwester mich zu streiten, die vor einigen Jahren gestorben ist. I was cursing her, pouring salt on her, abusing her. I was just so angry. I was cursing her. Und ich war so wütend auf sie und habe sie verflucht. Then immediately, it's as if something shocked me out of that dream, out of the dream. Einmal hat mich and I woke up. Aus dem Traum auferweckt. Then the Lord said, hat der Herr zu mir gesagt, why am I fighting the dead? Wieso bekämpfe ich die Toten? He said, why am I fighting the dead? Wieso bekämpfe ich die Toten? Remember, this my sister died years ago. That erinnert I dreamt euch, of. Dass diese Schwester, von der ich geträumt habe, ist vor vielen Jahren schon gestorben. When I woke up, the Lord said, why am I fighting the dead? Er hat mich gefragt, weshalb bekämpfe ich die Toten? He called some people the dead. Er nennt ein paar Leute die Toten. Those that fight the ministry, die Leute, said they are dead. Die Gemeinde bekämpfen, sind tot. Those that fight God's children, he said, they are dead. Menschen, die Kinder Gottes angreifen, sind tot. Before I slept that day, I thought that they are fighting the house of God or fighting the ministry is about on renew mind. Ich dachte, or vorher, they dass, don't know the truth. Wenn man die Gemeinde or they have forgotten the truth. Wenn man Kinder Gottes angreift, dass man einfach nur verblendet ist oder die Wahrheit vergessen hat. Because let me quickly say this. So many times when the Lord gives me message, auch wenn der Herr mir eine Nachricht gibt, especially warning message, besonders wenn es eine Warnung ist, he always gives me names. Gibt er mir immer Namen. The names of people. Gibt er immer die Namen your der Leute. Names. Amen. Amen. The reason why he's giving me this message. Der but Gott, I don't call your name. Aber ich nenne deinen Namen nicht. Amen. Because I don't want you to condemn yourself. Weil ich nicht will, dass du dich selbst verurteilst. Is somebody getting it? Mm-hmm. I don't want you to condemn yourself or see yourself inferior. Ich will nicht, dass du dich als Amen. Als klein oder minderwertig siehst. Amen. And others now comparing your themselves to you Was or you compare. Dann anfangen, mit I don't want that. I don't want that condemnation. That's why I don't call names. Dich vergleichst, deswegen nenne ich keine Namen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, fighting whoever fight the ministry. Wenn wir die Gemeinde this bekämpfen, is a dead man. Sind wir tote Menschen. He said, a family that fight here is a dead family. Eine Familie, die die Gemeinde bekämpft, ist eine tote Familie. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That I do not call your name. I have reasons. Ich habe Gründe dafür. Amen. Amen. And sometimes because of your conscience fights you. Und you know you. Euer Gewissen bekämpft euch, weil ihr kennt ja eure Werke, ihr kennt ja, was ihr tut. No man love darkness so much. Der Mensch liebt die Dunkelheit. They mean, they are doing good, they want it out. If they are doing bad, they don't want it out. Wollen sie, dass man ihre Namen nennt, aber wenn sie schlecht ist, dann nicht. Like Jesus said in John 3. Let's go to John 3. Johannes 3. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. John 3. Johannes 3. The Lord give me name once he give me message of warning. But I don't like it. I don't like calling your name. But because, you know, condemnation kill. Verurteilung tötet. Amen. I don't love it at all. I always wonder, I don't put it that it's for everybody. But he gave me a special name and said, this is because of these people. Preach this message. Amen. Aber er sagt mir ganz klar, dass predige diese Botschaft wegen dieser Person. Praise the Lord. Amen. John 3. Johannes 3. Verse 19 to 21. And this is the condemnation that the light is come into the world. And men love darkness. They love evil. Sie lieben das Böse. And they don't, they never want that evil to be revealed. Und sie wollen nicht, dass das Böse offenbart wird. Amen. Amen. He said they love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. People love darkness. Amen. Amen. They don't love open rebuke. Ihnen gefällt es nicht, öffentlich zurecht zu werden. But Paul said, rebuke them openly, so that others will learn. Petrus hat gesagt, dass man öffentlich zurechtweisen soll, damit es mit anderen auch lernen. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. That I do not call your name does not mean I'm afraid of you. Dass ich deinen Namen nicht nenne, heißt nicht, dass ich Angst vor dir habe. I thank God that from the beginning of this ministry, it worked till now and forever. I do not depend on man. Ich verlasse mich nicht auf Menschen. Amen. I depend on Christ. Verlasse mich auf Christus. If I depend on man, this ministry will not even be like this. Dann hätte ich mich auf Maybe Menschen we are far people. Hätten wir sehr diese I know what to do. Amen. I know how they do it. Ich weiß, was man I tun know hat. The movement. I know where to go. Ich weiß, wo ich hingehen muss. I know what to join. Oder wo ich mit For me, it's not about money. Aber mir geht es nicht about Geld. Christ. Mir geht es Christus. Somebody getting it. Amen. I thank God, you know, from the beginning that I never depend on anybody. Ich denke Gott, dass ich von Anfang an and that's why I can speak the truth deswegen kann ich auch as the Lord give it to me. So wie der Herr mir das gibt. You see, churches today, they are afraid of the truth. Aber viele Gemeinden, sie haben Angst, die they are afraid to preach the truth so that people will not damit go. Leute nicht gehen. But here it's not so. Aber hier ist das nicht you so. Don't want the truth. If you wenn don't ich want möchte, Christ, Christus nicht möchte, the door is so open. Dann ist die Tür weit offen. Is somebody getting it? Religious churches are everywhere. They are looking for you. Und sie suchen nach euch. Amen. They are looking for people. Sie suchen they will Leute. Welcome you. Sie werden euch willkommen. Amen. They will give you a big seat sie werden in their church. Große Sitze geben. Amen. But here it's about Jesus Christ. Hier geht's Jesus Christus. Somebody getting it. Mm-hmm. Praise the Lord. By this time, you should know that I am not afraid of anybody. Man sollte eigentlich wissen, dass ich keine Angst habe vor Menschen. The door is always open. Die Tür ist immer weit auf. I will keep on praying for you. Ich werde weiterhin für euch Amen. Beten. You are not the first even to go. Und ihr seid auch nicht die Ersten, die gehen. And I don't believe you are going to be the last. Und ich glaube nicht, dass ihr die Letzten seid, die gehen. Praise the Lord. Halleluja. I don't believe anybody that goes away will be the last. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der geht, die letzte Person sein wird, die geht. Amen. Because a lot, they are not even hungry of the truth. Weil viele suchen nicht nach der Wahrheit. Amen. If you are hungry of the truth, you will love the truth. Nur nach der Wahrheit suchst du. No matter how bitter, how difficult egal, it is. Egal wie bitter oder schwierig es ist. Is somebody getting it? Look at Peter. Schaut euch Peter an. Was rebuked. By Jesus. Was rebuked by, you know, openly, not privately. Öffentlich zurechtgewiesen. He was rebuked by Paul. By Paul, von Paul. Amen. Openly, not privately. But upon all, he was still there for Jesus. War immer noch da. Because he knew something that is not about him, it's about Jesus. Denn er wusste, dass es nicht um ihn geht, sondern um Jesus. Amen. Amen. No wonder Jesus said, "Feed my sheep." Kein Wunder, dass Jesus zu ihm gesagt hat, fütter meine Schafe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The truth can be so bitter. Die Wahrheit kann bitter sein. Amen. Amen. Remember, a lot left Jesus in John 6. Viele haben Jesus verlassen. His disciples. A lot of them left viele him. Jünger haben ihn zurückgelassen. Is somebody getting it? A lot left him. Viele sind gegangen. Because of the truth. Wegen der Wahrheit. Let's go to John 6. Johannes 6. Praise the Lord. Hallelujah. Vers 60. Vers 60. Okay, we read from verse 16. Yeah? It said, many therefore of his disciples, when they had heard this, say, this is an hard saying, who can hear it? This is so difficult. Who can hear it? Das ist schwierig. Wer kann das hören? If we read it further, when Jesus knew in himself that his disciple murmured at it, he said unto them, "Does this offend you?" What I'm saying. Was ich zu euch sage hier. Is, are you offended by it? Ist euch das ein Ärgernis? It just words can offend you. Wenn diese Worte euch ein Ärgernis sind, what you see will offend you more. Dann wird das, was du sehen wirst, dich noch mehr verärgern. Amen. He was going to be killed. Er wurde hingerichtet. He was going to be arrested. Amen. Er wurde verhaftet. Something was going to happen to him. Etwas passiert mit ihm. You know, just words can't take you out. Wenn other things can Worte take you dich out. Rausnehmen können, dann werden Dinge, die passieren werden, auch in Zukunft dich erst recht rausnehmen. Then verse 62 itself. What and if you shall see the Son of Man ascend up where he was before? It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. But there are some of you that believe not. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 65, and he said, therefore, I said unto you, that no man can come unto me, except it be given unto him of my Father. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Praise the Lord. Hallelujah. They left him and walked no more with him. Sie haben ihn zurückgelassen und sind nicht mehr mit ihm gegangen. So if people go, it's not news. Wenn Leute gehen, ist das nichts Neues. Amen. Amen. They left Jesus. Sie haben Jesus zurückgelassen. They will leave the truth. Sie werden auch die Wahrheit zurücklassen. And love evil. Und das Böse lieben. Amen. I will be praying for them. Ich werde weiterhin für sie beten. No matter what. Egal was ist. My prayer for them is not that they should come here. Mein Gebet ist auch nicht, dass sie wieder hinkommen. My prayer for them is that they are hungry of the truth. Mein Gebet ist, dass sie nach der Wahrheit and just have relationship with Christ. Eine Beziehung haben mit dem wahrhaftigen Christus. Somebody getting it. Praise the Lord. Hallelujah. They left Jesus' ministry. Sie haben die Gemeinde von Jesus verlassen. Amen. Amen. In 1 John, look at 1 John. Look at what John is telling us here. 1 John 2. 1. Johannes 2. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 1 John 2. 1. Johannes 2. 19 and 20. He said they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would not doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Amen. Amen. But you have an option from the Holy One, and you know all things. Praise the Lord. Hallelujah. He said they left us because they were not even part of us. Sie haben uns verlassen, weil sie nicht ein Teil von uns waren. Amen. If you keep on believing, you know, doubting God's children, doubting Christ, questioning Christ. Wenn wir Kinder Gottes ständig anzweifeln, wenn wir Christus ständig anzweifeln. Doubting Christ. Christus anzweifeln. Then there is problem. Dann haben wir ein Problem. For Satan to stick in and destroy, he have to separate you first from God's children. Weil damit der Teufel stehlen, töten und zerstören kann, trennt er dich erstmal von den Kindern Gottes. If you look at family, separate family before he destroy the children. So macht er das auch bei Familien. Er trennt Familien, bevor er sie zerstört. Amen. Amen. You always start from the head. Er fängt immer beim Kopf an. Amen. Our prayer always is that, you know, my prayer always, especially, is that those who the Lord does not want to be here should never be here. Und mein Gebet ist immer, dass die Leute, die hier sein, nicht hier sein sollen, nicht hier sind. And if they are already here, they should go, if the Lord does not want. Schon hier sind, dass sie nicht mehr hier sind, wenn der Herr es nicht möchte. I always want what he wants. Wenn ich will, nur das, was those er möchte. Those who want to be here should be here. Die, die hier sein that's sollen, my prayer. Sollen hier sein. As I said, I will keep on praying for you. Ich werde weiterhin für euch beten. Again, not to come here. That's not my prayer. Ich werde nicht dafür beten, my prayer is that you know Christ. Sondern mein Gebet ist, dass ihr Jesus Christus kennt. That you have relationship with the true Christ. Mit dem wahrhaftigen Christus. Amen. Amen. I don't call name because I hate condemnation. Ich nenne keinen Namen, weil ich Verurteilung hasse. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's go to 2 Peter. 2. Petrus. And see something there. You know that I don't call names does not mean I'm weak. Und dass ich Namen nicht nenne, heißt nicht, dass ich schwach bin. Amen. That I'm afraid of anything oder at all. Dass ich Angst habe vor Konsequenzen. It's just for your protection. Es ist für euren Schutz. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's, you know, people always say, why if God is the true God, why is he not doing something? Leute sagen immer, wenn Gott doch der wahre Gott ist, weshalb tut er nichts? Why are people say things about him and he can do nothing. Wieso sagen Leute, was sie wollen über ihn und er kann God nichts is not tun. Afraid of anybody. Gott hat keine Angst vor irgendjemandem. Is somebody getting it? He's not afraid. Er hat keine Angst. Praise the Lord. Hallelujah. We read 8 to 10. That is 2 Peter 3, 8 to 10. 2. Petrus 3, 8 bis 10. He said, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Amen. Amen. You know, those of us that are so conscious of time. Die Leute von uns, die so bewusst sind, was Zeit angeht. So time, age and everything. Zeit und Alter bewusst. He said, one day with the Lord is 1,000 years and 1,000 years just like one day before him. Hier steht, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1,000 und 1,000 wie ein Tag. Praise the Lord. Hallelujah. Time never control him. Zeit kontrolliert ihn nicht. Amen. There's nothing like time in his kingdom. Zeit ist nicht in seinem Königreich. And that's why when Jesus came, he was never in haste. Deswegen, als Jesus kam, war er nie in Eile. Amen. When they tell him that somebody was sick, he will just keep, you know, he never rushed there before that I will heal that person before that person died. He was never in haste because time never control any child, should never control any child of God. Er war nie Eile, wenn es darum ging, um Leute zu heilen, für Leute da zu sein, weil Zeit sollte Kinder Gottes nicht kontrollieren. Amen. I've been in school for 100 years. Who cares? Ich bin schon seit 100 Jahren an der Schule, wem kümmert? Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Amen. It's not that 100 years, not even up to a day in the eyes of God. Diese 100 Jahre, die du an dieser Schule schon bist, that we are talking about. Sind für den Herrn nicht mehr wie ein He Tag. He said 1,000 years is like a day. 1,000 Jahre sind wie ein Tag für ihn. Then you are seeing your day so big. The years that you have been going to school, you have been going to this, you have been doing this, you have been doing that. You are of the flesh. Stop seeing age. Stop seeing. Is somebody getting it? Amen. Amen. In Christ's world, there's nothing like that. In Christus ist, gibt es sowas nicht. Amen. Amen. If he wants you to be there, be there. Wenn er will, dass du da bist, dann bleibst du da. If he don't want you there, he will take you away from there. Wird er dich da wegnehmen. He will do the job at the right time. You don't need to even remind him. He never forget anything. Die Sache zur rechten Zeit machen, du musst dich dafür nicht erinnern. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 9. The Lord is not slack concerning his promise. Amen. Amen. People look at him, they think he's slack because he always takes time. Leute denken, dass er langsam ist, weil er sich Zeit nimmt. It's too slow. Dass er zu langsam ist. Amen. My brother was having a problem with some people. He told me, pray for them. He said, all this God thing. Before God is too slow. I want to take police and arrest all of them. You see, you know. Praise the Lord. Amen. The Lord is not slack concerning his promise. As some men count slackness, but is suffering to us what? Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. So also, amen. Amen. So also, I don't want you to condemn yourself. Genauso will ich nicht, dass ihr euch verurteilt. Amen. Amen. I just preach it. So that you can get the message and just repent. Damit ihr die Botschaft bekommt und Raum zur Buße habt. Praise the Lord. Amen. Amen. Then in verse 10, it says, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Let me leave there. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in verse 9, it's not because the Lord is not fast to even, you know, to if he even is going to deal with people or punish people or do whatever. You know, it's so slow. Sometimes it gives people 12 years, 10 years, 20 years to repent. Manchmal gibt er Leuten Jahre über Jahre, um Buße zu tun. Amen. Amen. That does not mean he's afraid of anybody. Aber es heißt, dass er Angst hat vor den Menschen. Amen. Mm. Or he's weak. Oder dass er schwach ist. He always gives us time to repent. Er gibt uns immer Zeit, um Buße zu tun. And one problem with some of us is that we do not hear, know how to hear Christ's voice. Und das Problem, was einige von uns haben, ist, dass wir Gottes Stimme nicht hören. And understand him. Und ihn nicht verstehen. If he said go to your father's house, wenn er sagt, geh zum Haus deines Vaters, he is not saying live in that your father's house forever. Sag er nicht, dass du für immer in dem Haus deines Vaters lebst. Is somebody getting it? If he tell you to go to a place, wenn er dir sagt, irgendwo hinzugehen, that you are in that very place does not mean you don't listen to him. Das heißt nicht, dass du da nicht weiterhin auf ihn hörst. I don't know if somebody is getting it. Praise the Lord. Hallelujah. You know, once he say one, wenn er eine Sache sagt, until you obey one, he will not say two. Wird er die zweite Sache nicht sagen. Amen. Amen. You know, if he say one and you have not obeyed one, and he's now saying two. You know, if you cannot obey one, can you obey two? Er wird dir nicht die zweite Aufgabe geben, wenn du die erste Aufgabe noch nicht gegeben hast. Amen. He always do things one after the other. Er tut Dinge immer Schritt für Schritt. Das ist sein System. He never start from A and go to Z. Er springt nicht von Aufgabe 1 zu Aufgabe 10. It's always from A, B, C, no. Dann Schritt für Schritt. From one to another. If you say, you know, ah, daddy. He gave the children of Israel law. Er gab den Kindern Israels das Gesetz. Amen. And later, grace. Und später die Gnade. You know, they were so hooked to law. Aber sie waren so festgesessen in diesem Gesetz, dass es ihnen schwer fiel, in die Gnade zu gehen. Let's go to Exodus 32. Go to Exodus 32. 2. Mose 32. If you say, go to your father's house or go to your mother's house or go to a place like this, he's not telling you, go there forever. Wenn er dir sagt, dass du zu einem Ort gehen sollst, heißt es, dass du für immer an diesem Ort bleiben sollst. Amen. The next step is coming. Der nächste Schritt kommt. You know, he never leave you in a place forever. Und er lässt dich nicht an einem Ort für immer. Amen. Mm-hmm. If you look at, let me quickly use Joseph as an example also. You know, Joseph, he was sold as a, he was sold as a slave. Joseph wurde verkauft als ein Sklave. Amen. Amen. And from a slave from his master's house, he was now in prison. Und dann war er im Gefängnis. In Christ's world, there is no standstill. Im Königreich von Christus gibt es keinen Stillstand. If you say, okay, I want to avoid prison, I want to be here in my master's house. There is a place called there in Christ's world for you. Es gibt einen Ort, wo der Herr dich haben möchte. That prison was a place called there for Joseph. Und bei Joseph war das beispielsweise das Gefängnis. It is now you know that he went to that prison is not coming from God. Es war nicht Gottes Wille, dass er ins Gefängnis ging. But whatever Satan throws at you, was immer der Teufel auf dich schmeißt, das nutzt er, to glorify his own name. Um seinen eigenen Namen zu verherrlichen. Amen. Amen. Whatever he throws, is immer er schmeißt. That's why it doesn't matter the result. Deswegen ist das or whatever is coming. All that matters for you is that you believe him. Das, was zählt, ist, dass du an ihn glaubst. Praise the Lord. Halleluja. In Exodus 32, verse 9. 2. Mose 32. He called them stiff-necked. Stiff-necked. Exodus 32. And the Lord said unto Moses, I have seen these people, and behold, it is a stiff-necked people. I don't know if you know what stiff neck. The neck that cannot. Praise the Lord. Halleluja. You know that should not be you. Das solltest nicht. Don't allow it to that to be you. Sei nicht halsstarrig. Amen. Amen. He said I should go to my father's house. I must be there forever. Dass er dir eine Aufgabe gibt. You listen to him. Und dass du für immer an dieser Aufgabe hängst. You continue to listen to him. Und du hörst ihm weiterhin zu. If he say move, you move. Wenn er sagt, bewege dich, bewegst du dich. If he says still live there, you live there. Wenn er sagt, bleibe, dann bleibst du. Is somebody getting it? You hear his voice and not your natural father's voice. Und nicht die Stimme deiner natürlichen. You know you hear his voice and not the natural. No, I'm not family's voice. Nicht die Stimme Christ der Familie, voice. Sondern die Stimme von Christus. You are of another world. Ja, du gehörst zu einer anderen Welt. The old world that you have. Die alte Welt, world. Zu der du gehört hast. Amen. You know that world be controlled by the flesh, by the natural family. Die wurde von der natürlichen Familie. That because that life belongs to the natural family. Aber dieses Leben belongs to you and the natural family. Gehört hat. But the life that he gave you, das Leben, was er dir belongs to him. Gehört ihm. And he should control that life. Und er sollte dieses Leben. And not any man, any woman, any. Okay. You don't even have right over that life without him. Du hast ja selber noch nicht mal das Recht über dieses Leben. Is somebody getting it? He said, John 10:10. Johannes 10:10. He said he came to give you life. Er kam, um dir das Leben zu geben. Praise the Lord. Halleluja. He's here, he came here to give us life. Er kam, um uns das Leben zu geben. You know, the life we believe we are having was not even life. In das Leben, was wir meinten zu haben, we are dead. Leben. Wir waren alle tot. Amen. Amen. We are once dead. Wir waren alle eins. But we now have life. The life of Christ is the true life. Das Leben von Christus, das wahrhaftige Leben. The old life is fake life. Das alte Leben war ein verfälschtes Without Leben. Without Christ, the life you have is fake. Ohne Christus, das Leben ist you are a dead man. That's what Jesus Mensch. Said. Amen. Amen. Amen. He said their neck is so stiff. Sie sind so halsstarrig. You know when Jesus came. Als Jesus gekommen they ist. They pursued him everywhere. Waren sie hinter ihm her. They were against him. Sie waren gegen ihn. They stoned him. Sie haben ihn gesteinigt. Amen. You know, for them it's all about Moses. Moses' law. The same God that said, that brought the law, the same God is Jesus Christ. Mm-hmm. But they never, their neck is so, no, he could not even bend it. Er konnte ihnen den Hals nicht verrenken. You know why he cried before the is it not the building, the temple? Is it temple they call it? The synagogue, amen? Amen. You know, he cried and said, how long have I, he said, Jerusalem, Jerusalem, how long have I tried to gather you? Er hat vor der Synagoge hat er geweint, weil er sich gefragt hat, wie lange brauche ich, wie lange braucht ihr, um endlich zur Buße zu kommen? Like, you know, a hand gather is chicken, amen? How long have I tried to gather you? Wie lange habe ich versucht, to be there for you, but you never allow me to do it. Aber er lässt euch nicht versammeln. Amen. Your neck is so hard, I cannot move it. Ihr seid so halsstarrig. The children of Israel, die Kinder the Jews, they were like that. Die Juden, die waren so. Amen. Amen. Instead of, you get it. Mm-hmm. Can we go there, please? If you have it. Ich habe einmal. Ich weiß nicht, ob das ist, Markus 9:19, aber ich glaube, es ist das nicht. Also praise the Lord. Amen. Amen. Nee, das ist das nicht. Da, wo Jesus sagt, wie lange, hat er gesagt, wie lange soll ich euch ertragen, oder? How long have I gathered you? Praise the Lord. Amen. Where he cried, Jerusalem, Jerusalem. Matthäus ist das. Matthäus 23. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 23. Ja, 37. Amen. Amen. He said, Jerusalem, Jerusalem. Thou that killed the prophet and stoned them which are sent unto thee. How oft would I have gathered your children together, even as a hen gathered her chicken under her wings? And you would not, because your neck is so stiff. Weil ihr so halsstarrig seid. I want to correct you. Ich will euch verbessern. I want you to be in the right track. Ich will, dass ihr auf but der you will never allow that. Seid. Aber ihr lässt es nicht zu. How long have I been? Have I tried to be there for you? Wie lange habe ich versucht, für euch da never. Zu sein? Aber ihr lasst es nicht zu. You know, they were, you know, for them it was all about the law. Ihnen ging es um das Gesetz. Rejecting Christ. Sie haben Jesus verweigert, deswegen. In John 3, Jesus said we are to be like wind. In Johannes 3 sagt Jesus, dass wir so wie der Wind sein sollen. Amen. Go to John 3. Johannes 3. Vers 7 und 8. Johannes 3, 7 und 8. He said, marvel not that I said unto you, you must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but can not tell where it cometh and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. You wonder why you cannot even give them answer when they ask you a question. Ich frage euch, weshalb ihr keine Antwort geben könnt. So is everyone born of the Spirit. So ist jeder, der aus dem Geist. They ask you, when are you going to live here? Sie werden dich fragen. You don't even have day because that is the life of the Spirit. Aber du hast kein Datum. Is somebody getting it? Leben des Geistes. What is the next step? Yeah, but I don't even know. Was ist der nächste Schritt? The Holy Spirit can speak at any time. Der Heilige Geist kann sprechen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It says, so is everyone born of the Spirit. So ist für jedem, der aus dem Geist geboren ist. You know, man plant a lot. Der Mensch plant viel. Amen. They plan, but the Holy Spirit is the one planning for us. Aber das ist der Heilige Geist, der uns führt. Amen. That help us in everything. He knows the right time to speak. And we listen to him. Amen. He said we are like the wind. Wir sind wie der Wind. Praise the Lord. Hallelujah. We should be like the wind. Wir sollen wie der Wind sein. Amen. Amen. And that is what a living sacrifice also means. Und das ist ein lebendiges Opfer. Amen. Amen. A living sacrifice, Romans 12. Let's go to Romans 12. Römer 12. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 12. Verse 1. Römer 12, Vers 1. He said, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. A living sacrifice. Ein lebendiges Opfer. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. His general will for us is to be a living sacrifice. Sein allgemeiner Wille für uns ist, dass wir ein lebendiges Opfer sind. That he can tell you to move at any time. Dass er dir sagen kann, dass du zu jeder Whatever Zeit he says is final. Was immer er zu you sagt, never question ist das Schlusswort. Is somebody getting it? Hinterfragt you are ready to listen to him. Du bist bereit, ihm zuzuhören. Amen. Amen. You never doubt him. Wir zweifeln nicht an ihm. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, Joseph was a living sacrifice. Joseph war ein lebendiges Opfer. You look at him. He was a living sacrifice. Er war ein lebendiges Opfer. Amen. Amen. From being sold to prison. Er wurde verkauft und ins Gefängnis geschmissen. Amen. He listened to the Father, to God. Listen to God. Er hat Gott zugehört. How can I do this against God? Wie kann ich das gegen Gott tun? How can I commit this sin against God? Wie kann ich die Sünde gegen Gott tun? He did not say against Potiphar. Er hat nicht gesagt gegen seinen Meister. He said against God. Because for him it's all about God. Wenn ihn geht, ging's nur um Gott. If everything is all about Jesus, well, wenn you know the right Jesus answer. Geht, dann wirst du die richtige Antwort we know what to do. Dann wirst du wissen, was der Wille ist. You know, you will hear his voice. Du wirst seine Stimme hören. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, how to hear his voice. Wie wir seine Stimme hören. Your motive, your value, your desire, your focus should be him. Muss auf ihn liegen. Also, if you do not hear or know how to hear his voice. Wenn nicht wissen, wie wir seine Stimme hören. Don't criticize others that hear his voice. Sollten wir nicht andere kritisieren, die seine Stimme hören. You do it. If you believe the way I believe, we have the same results. Wenn du so glaubst, wie ich glaube, werden wir die gleichen Ergebnisse haben. Is somebody getting it? If you are open to him, just as I'm open to him, you will hear that same voice. Wenn du dich ihm so öffnest, wie ich das tue, wirst du die gleiche Stimme hören. Amen. You are not hearing his voice. Why? Du hörst seine Because Stimme. Because it's all about you. Weil es it's all about the flesh. Es geht dir nur ums Fleisch. It's all about the natural. Es geht dir um das Natürliche. It's all about my mother, my father, my parents. You know, everything flesh. Um das Fleischische. What about Jesus? Was mit Jesus? Amen. Amen. Our focus should be Christ. Unser Fokus muss auf Christus. We just read John 6:63. Johannes 6. He said the flesh 63. Profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. Amen. Amen. It is the spirit that quickeneth. Es ist der Geist, der lebendig. There's no victory in the flesh. Es gibt keinen It's dead. Im Fleisch. Es ist tot. It's a matter of time. You get it. Es ist eine Frage der Zeit. Und man erntet den Tod. Because Once you obey the flesh, wenn wir den Fleisch you are planting a seed. Pflanzen wir einen Samen. Amen. Amen. And that seed is going to bear fruit. Und dieser Same wird wachsen und Frucht bringen. And once you obey the flesh, you are pregnant. Wenn wir dem Fleisch gehorchen, sehen wir einen Samen. You are going to give birth. It's a matter Same of time. Wird Frucht bringen. Es sei denn, it is aborted. Es sei denn, man entwurzelt ihn. Is somebody getting it? You know, he said, if you know, is it not Galatians 6? Go to Galatians 6. Galatians 6. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 7. Galatians 6, verse 7. Be not deceived, God is no mocked. Whosoever a man, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth of the flesh shall of the flesh reap corruption. That's death, that's destruction. Das ist Tod und Zerstörung. But he that soweth of the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And in verse 9 says, and let us not be tired, weary, in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Don't be tired of choosing Him. Habt es nicht satt, euch für ihn zu entscheiden. Don't be tired of believing Him. Habt es nicht satt, ihm zu glauben. Is somebody getting it? No. Don't be tired of depending on Him. Werd nicht müde, euch auf ihn zu verlassen. Are you getting it, please? Amen. Don't be tired of resting on Him. Allow Him to be your rest. Lass zu, dass deine Ruhe ist. You know, speaking in tongues is a rest. In fremden Zungen zu beten ist Ruhe. The Bible calls it a rest. Es ist eine Ruhe. Amen. Amen. Isaiah 28. Let's go there. Isaiah 28, verse 11 and 12. Praise the Lord. 28. Isaiah 28, verse 11 and 12. 11 and 12. Who will help us to read? Yes, Susan. So wird auch zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden. Der zu ihnen gesagt hatte, das ist die Ruhe, erquickt den Müden. Und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. For with stammering lips and another tongue will he speak to his people, to whom he said, this is the rest, wherewith you may cause the weary to rest. And this is the refreshing, yet they will not hear. Praise the Lord. Amen. Amen. If He sends you anywhere, as you are there, keep on listening to Him. Wenn euch irgendwo hinschickt, dann hört ihm weiterhin zu, während ihr da seid. Amen. Amen. You listen to Him. It's like a waiter. Es ist wie ein Kellner. In a restaurant. Im Restaurant. You know, if somebody come there to buy something. Wenn jemand is sitting there and want to eat. Was essen möchte. And sometimes it's not ready to eat yet. Ist der manchmal nicht direkt bereit. Or to drink yet. And you know, when you go to him, wenn du dann dahin gehst, and you say, what do you want, sir? Und fragst, was möchten Sie? And he will tell you, later I will let you know. Und sagt, ich brauche noch etwas. You don't leave there and go home and be sleeping. Du fährst dann nicht nach Hause. You are still there. Schlafen. Amen. Du you know, paying attention that you know somebody is there that needs your service. Du are you getting hast it? Deine Augen weiterhin auf diesen Kunden, weil du weißt, dass irgendwann auf dich zukommt und dann doch bestellt. That is how it is when he sent you. So ist es, wenn dich schickt. Amen. If he call, tell you go to your father's house, go to your mother's house, go to anywhere. You are there still listening to him. Dann bist du da, aber hörst ihm immer noch zu. Praise the Lord. Hallelujah. If you remember Matthew 2. Wir sind an Matthäus 2. Amen. He said, Joseph, he said, take the child and the mother Aaron to Egypt. Er hat zu Josef gesagt, er soll mit Maria und dem Baby nach Ägypten fliehen. Amen. And they ran there. Sie sind nach Ägypten geflohen. They were in Egypt. And after some time, after years, you have to go there again. And say, take the child and return back to where I said you should come from. Hat der Herr ihm gesagt, er soll wieder zurückkommen. Amen. Mm. Go back. Geh zurück. Because the floor, the ground has been leveled. Weil der Boden geebnet wurde. That's Matthew 2, verse 13 to 15. Matthew and Matthew 2, 21 and 22. Lesen wir das. 20 and 21. Amen. Amen. You know, Joseph did not argue with him. Und Josef hat nicht diskutiert. Is somebody getting it? Mm. You know, some of us, we argue today. Einige von uns würden Are you not the one that said I should come here? Why should I return again? Wieso müssen wir wieder zurück? You know, some of us might even be enjoying there. Enjoying Egypt. Würden vielleicht genießen Ägypten. Amen. Mm. It's not where you enjoy, it's where he wants you to Aber be. Aber es geht nicht um den Ort, den du genießt, sondern der Ort, an dem dich haben will. Praise the Lord. Hallelujah. It's not where man, you know. There are a lot of places in the Bible as an example. Es gibt viele Stellen in der Bibel als Beispiel für sowas. You know, in that very place, you can see his long suffering. This place that we just read, that I don't know if we are going to read it because what is the time? Let me check. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in this Matthew 2. In Matthäus 2. Amen. You can see he did not kill the king Herod so that his son will live there. Er hat König Herodes nicht getötet, damit sein Sohn weiterhin dort leben kann. We quickly rush it. Go there, please. Matthew 2. Matthäus 10. Because some of you are doing it. Your eyes like the light is on. Nobody are doing Matthew 2. Matthäus 2. Amen. I quickly read 13 to 15. 13 bis 15. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word. Be there until I speak. Bleib dort, bis ich dir sage. Once he sent you to somewhere, you are there until he speaks. Bist du da, bis er spricht? He never leave you there without speaking. Er lässt dich nicht da, ohne zu sprechen. For Herod will seek the young child to destroy him. Amen. Mm-hmm. Verse 14. When he arose, he took the young child and his mother and by night and departed into Egypt. And was there until the death of Herod, that it might be, you know, until the death of Herod. Bis zum Tod von Herodes. You know, it's not suffering. Seine Langmut. He's so patient. Er ist so geduldig. He's not in haste. Er ist nicht in Eile. This time, you know, he can kill Herod and kill everybody there and say, my son stay. Er hätte Herodes töten können, damit mein Sohn dort bleibt. Stattdessen. Instead, it's not his will for anyone to die and perish. Es ist nicht sein Wille, dass irgendjemand stirbt. He said, my son, you go. Mein Sohn, er soll gehen. You go, but let them. I will give them time to repent. Ich werde ihnen Zeit geben, Buße zu tun. Aber sie sind nicht umgekehrt. Are you getting it? Look at 2021. Or 19 from 19. But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, "Arise and take the young child and his mother, and go into the land of Israel." For they are dead which sought the young child's life. And he arose. He did not argue. He arose. Er hat nicht diskutiert. Er ist aufgestanden und hat dieser Stimme gehorcht. A lot of us will not obey. Viele von uns werden nicht gehorchen. We believe. Wir glauben. We are so clever. Dass wir so schlau sind. Amen. We can ask questions. Wir können Fragen stellen. He did not argue. Aber er hat nicht diskutiert. But we will argue. You know, babies never argue. Kinder diskutieren nicht. That's why I said, until you become like that child, you are not yet. You might be close to it, but you are not there. Sind wir im Königreich? Kingdom of heaven. Im Königreich des Himmels. Amen. Amen. If you argue with the Lord, you are not there. Wenn wir diskutieren mit dem Herrn, sind wir nicht da. Colossians once said everything was made by him and for him alone. Kolosser steht, dass alles für ihn und durch ihn erschaffen wurde. And Colossians 1 or Colossians 2. He said for us everything should be Christ. Für uns soll alles Christus sein. Amen. Amen. For us everything should be Christ. Für uns soll alles Christus sein. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Colossians 3, verse 17. He said, and whatsoever you do in words or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Whatsoever you do, let it be about Jesus. Wort oder Werk, lass zu, dass Jesus ist. You learn to see Christ. Wir lernen Christus. Be conscious of Him. Be aware of Him. Wir sind uns ihm bewusst. You defend Him and not defend man. Wir verteidigen ihn und nicht Menschen. Amen. Amen. You defend Christ and not defend man. Christus und nicht Menschen. Amen. Amen. Just like one of my children said, amen. Also wie einer meiner Kinder das gesagt hat. Not defending Jennifer, is defending Christ. Wir verteidigen nicht Menschen, sondern Christus. Amen. Amen. Let us learn to defend Christ. Lasst uns lernen, Christus zu verteidigen. Defending man is flesh. Menschen zu verteidigen ist defending fleischlich. Christ is spirit. Christus zu verteidigen it ist Christus. It is the spirit that gives life. Es ist der Geist, der lebendig macht. Is somebody getting it? Amen. If you defend me, it's a matter of time, you will be tired. Wenn du einen Menschen verteidigst, wirst du es auch. But if it is Christ, the Holy Spirit is there to do the job. Aber wenn es Christus ist, es ist der Heilige Geist, der die Kraft dahinter ist und die Ausdauer dahinter ist. If Christ joins you together in marriage, wenn Christus zwei Menschen zusammenfügt, allow that same Christ to continue to be the one that your focus is on. Dann lass auch zu, dass dieser gleiche Christus don't reject him. Diese Person ist, die diese Ehe erhält. If not, you will regret it. Sonst werden wir es bereuen. Isaiah 1:28. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Isaiah 1:28. Isaiah 1:28. And the destruction of the transgressors of and of the sinners shall be together, and they that forsake the Lord shall be consumed. Amen. Amen. They that forsake the Lord shall be consumed. Die den Herrn verlassen, kommen If you look at Elijah, there was a place called there for him. Es gab einen Ort, wo sein soll. The Lord sent him to Ahab. Der Herr hat ihn zum König geschickt. Amen, to a king, amen. Amen. You know, from there he said, go to Brook Cherith. Und von da sollte er in die Wüste gehen. You know, Elijah did not argue with him. Und Elijah hat nicht mit ihm. Why should I go under a tree and leave the palace? Soll ich in some of us will do that die today. Wildnis gehen und den Palast zurücklassen? They say you are sick. Sie werden sagen, du bist verrückt. Where will you have food? Is it not palace? Wo wirst du denn Speise haben? There is always a place called there for us. Aber es gibt einen Ort, an dem der Herr uns haben möchte. Praise the Lord. Halleluja. Quickly go to second. Let me see. 1 Kings 17. 1. Könige 17. Look at how he walked. With this very place, you know how the Lord walked. That is one step after the other. Hier sehen wir, dass der Herr von Schritt zu Schritt arbeitet. And Elijah the Tishbite. 17 from verse 1. Who was the inhabitants of Gilead? Said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew or nor rain this year, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, you know, Elijah have to deliver the first, number one, what the Lord gave him to do before the number two. Elia musste erstmal die erste Aufgabe tun. Ah, now number two has come. Bevor die zweite Aufgabe kommt. Look at it, it is here, number two. Verse two. And the word of the Lord came unto him, saying, guide thee hence, and turn thee eastward, and hide yourself by the brook Cherith, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the raven to feed thee there. Naturally, which of these two places will be better? Under the tree or in the palace? Welcher Ort wäre natürlich gesehen vorteilhafter, unter einem Baum oder zu leben oder in einem Palast zu leben? It's not where you call beautiful. Aber es geht nicht um deine Einschätzung. It's not where you call good. Es geht nicht um deine Bewertung, sondern um den Ort, it's wo not where you find your comfort zone. You are so comfortable. Es geht nicht um den Ort, den du gemütlich findest. Somebody getting it? We miss God so many times because, you know, we reason, we just do things with our reason, which is better. It's not which is better, it's hearing his voice. Wir verpassen den Willen Gottes ständig, weil wir immer auf unsere eigene, weil wir uns immer auf unsere Einschätzung verlassen, anstatt auf seinen Willen. You know, I've been doubting Tania for some time. I was always thinking of it that maybe the Lord does not want her to do the lawyer work that she's doing. Ihr wisst, dass ich I thought of it. Eine Zeit lang daran gezweifelt habe, ob Tania dieses Studium weitermachen soll. Some days he said he is the one that said yes. Und vor Hat er mir sogar gesagt, dass das sein Wille ist für sie und dass ohne ihn kann sie das gar nicht tun. I love that. I just love, you know. Praise the Lord. So hear the voice of Christ and obey the voice of Christ. Und ich stimme von Christus. It's 100 years today. Auch wenn es 100 Jahre braucht. It's not about the time. It's about hearing his voice. Es geht nicht um die Zeit, sondern seine Stimme hören. Somebody getting it. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 5. So he went and did according to the word of the Lord. Did not argue with the Lord. Er hat nicht mit dem Herrn diskutiert. Why do you send me there and not allow me to live in the palace? Wieso hast du mich hier hingeschickt und mich nicht im Palast gelassen? When he told Abraham, leave your father's country. Als er zu Abraham gesagt hat, leave your father's home. Das Haus seines and Vaters. Go to a place I will show you. Und geh an einen Abraham Ort, never doubt. Den ich dir zeige. Never question him. Hat Abraham auch nicht gezweifelt. The baby never question any. The parents, even when the parents, they are going anywhere. Das Baby zweifelt nicht an den Entscheidungen seiner Eltern. Es geht einfach. Es folgt. Where am I going with you? Why should I be there? Say, man, no, you just take them. Man nimmt es einfach mit. He said, until we are like that. Erst wenn wir so sind. That just, you know, here is word, his word is final in our life. Das sein Wort, das letzte Wort ist. That's fine. So he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith. That it before Jordan, verse 6. And the raven brought him bread. He brought him puri. He brought him ice cream. How lekker that food would be. Just like, just coming. Amen. And the raven brought him bread and flesh in the morning. And bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came unto him, saying, you know, so many times we always want to say, what's the next thing? What's the next? Lord, what is the next thing? Let him tell you. Elijah never bothered to ask him, what is the next? Elias, where will I go next? What am I going to do next? There are so much in haste. So oft sind wir so in Eile. He never asks. He knows the right time to call. He knows that the water, you know, for us, he said, hey, Father, the water is all about to dry. Oh, hey, how will I live? Nothing like that. Er hat sich gemacht. Er hat nicht in Frage gestellt oder hat sich von der Situation bedrohen lassen, weil es so aussah, als ob er hier bald weg muss, weil er sonst verdurstet. Sondern you know your age. Und der Herr kennt dein Alter. He know the time. Er kennt die Zeit. More than you even know the time. Besser als du. Sometimes we want to tell him our age. Manchmal wollen wir ihm the time is going. Wie alt wir sind. I see if he don't. You are the one that know the time. Als ob du die Zeit kennst. He knows when there was no more water for Elijah to drink. Er wusste, als es für Elia kein Wasser mehr gab zu trinken. Und dass er dann wieder was getan hat. You know, baby never go to Aldi to buy things. But the parents know that there's no water. They go there and buy. Ein Baby geht nicht in den Supermarkt und kauft ein, sondern die Eltern wissen, wann wieder eingekauft werden muss. They don't go to supermarkets. Or go to market to be looking for water, to be looking for their baby food or whatever. But their parents know that there is no more food at all. That is Christ for you. Das ist Christus für uns. You know, he knows the right time. Er weiß die Zeit, er kennt die Zeit. Verse 8. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. It's something too difficult to understand here. You know, from one to another. Von Schritt zu Schritt. Now there was no more water. Es gab kein Wasser mehr. You need water to drink. Du brauchst das My Wasser. Son needs water to drink. Mein Sohn braucht Wasser. My child needs water to drink. Mein Kind braucht Wasser. I will send you to where you will get that water. Ich schicke dich irgendwo hin, wo du Wasser You don't need to beg. Elijah did not. Even this is the old. He did not even beg. Und das ist sogar das Alte Testament. Und er musste nicht betteln um Wasser. Amen. We keep on begging. Wir betteln. We are not beggars. Wir sind keine Bettler. We are not servants. We are sons. Wir sind keine Knechte. Wir sind Söhne. He said, "What belongs to me belongs to you." Was mir gehört, gehört euch. Amen. Amen. He said, "I have commanded the widow woman to sustain thee. I have done it. It's not I'm going to do it." Ich werde es tun. Are you getting it? I have done it. I'm going to do it. Ich werde es tun. Before you get I've done it. You know, imagine if Elijah will remain in Brook Sherrod, he will die. Stellt euch vor, Elia. He will die, no water. Wäre, you listen to his voice. An diesem Bach geblieben, er wäre verdurstet. And be at the right place at the right time for him. Wir müssen zuhören, damit wir zur rechten Zeit am rechten Ort sind. There is always a place called there for you. Immer ein Ort, an dem er uns haben möchte. You know, that prison was a place called there for Joseph. Bei Josef war das beispielsweise das Gefängnis. Though it was not coming from God, but he uses whatever Satan throws. Nutzt er dennoch das, instead of you to destroy you, use it to raise you. Und dieser Boden, to the right position, den der Teufel dich schmeißt, der Herr macht aus diesem Boden ein Sprungbrett für die nächste Ebene. You know, Elijah here, verse 10. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, this widow woman, she was not the only widow woman in that city. Diese a lot were there. Witwe war nicht die einzige Witwe im Land. That he sent Elijah to this very widow woman. Aber er hat dennoch Elia zu dieser Witwe geschickt. You know, a lot of us, we just go to church because it's close to us. Einige von uns gehen zur Gemeinde, weil sie in unserer Nähe liegt. Because, you know, my father, my mother, people have been going there. Oder weil ihre Eltern they have reasons. So, you know, that you know, once you give it to Christ, the reason why you are going there, you say, what are you saying? Das sind Gründe, die im Feuer verbrennen, wenn sie geprüft werden von Christus. The reason you are to have of going to that church should be Christ alone. Der einzige Grund sollte Christus sein. He should be the one that say, be there. Er sollte derjenige sein, der sagt, sei da. The truth is to be a witness in your heart. Die Wahrheit that sollte, is the reason I'm there. Sollte in deinem Herzen sich bestätigen, dass es sein Wille ist, dass du dort bist. And as she, verse 11, and as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in your hand. And she said, As the Lord your God liveth, I have not a cake, but I have a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. The last food. Das letzte Essen. This was the last food. Das war das letzte Essen, was diese Frau hatte. My money you that you gave to the ministry might be the last money. Das Geld, was du zur Gemeinde gegeben hast, vielleicht das letzte Geld, was du hast. Is somebody getting it? Yeah. It might be the last money. Das ist vielleicht das letzte Geld, was du hast. Even your account. Das auf dem Konto vielleicht. Is somebody getting it? Mm-hmm. The last. Das letzte. But now if you look at it here, the Lord, he was not trying to give to take from that woman, but to give. Er wollte diese Frau nicht berauben. Er wollte sie segnen. And Elijah said unto her, fear not. Fear not. Whatever you do for Christ, don't be afraid. Er hat zu ihr gesagt, fürchte dich nicht. Don't be afraid of how you are going to live for that. Darin wird auch Christus sein. Don't be afraid of how you are going to continue to live. Mach dir keine Sorgen um deine Zukunft. A lot of you bless the house of the Lord this month heavily. Viele von uns Thank haben you. Gottes Haus wirklich Thank gesegnet you. Diesen Monat. Thank you. And the Lord is also is saying to you thank you. Und der Herr sagt danke dafür. Amen. Amen. He said to you thank you. Er sagt danke, for being there for him. Dass ihr da seid für ihn. Amen. Amen. And Elijah said unto her, fear not. Go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first. And bring it unto me, and after make for thee and for your son. For thus said the Lord God Israel, God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. The last food now become more food. Das letzte Essen wird somebody getting zur Versorgung. But it must be on the right soil. Aber es muss auf dem richtigen Boden sein. Amen. It's like if you want to plant a seed. Wenn du einen Samen if you plant seed here, plant seed in the garden, they are not going to grow the same. Du kannst einen Samen nicht hier in die Fliesen einpflanzen. Du musst where he wants you to be. Du musst ihn da einpflanzen, wo er hingehört. Is somebody getting it? A lot of time we are always in the wrong place. Oft sind wir aber am falschen Ort. For one reason or the other. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. The Lord called them dead. Der Herr hat sie tot genannt. Amen. Amen. But there is repentance. Aber es gibt Buße. My prayer is that they repent. Mein Gebet ist, dass sie Buße tun. Amen. Amen. He just called their name. He called their Namen name. Genannt. He said those that are fighting die Jennifer Leute, and fighting the church. Jennifer, die Gemeinde angreifen. He said they are dead. Sie sind tot. Praise the Lord. Amen. You know, before he revealed this to me, I thought they were blind. Vorher dachte ich, dass die Leute blind sind. Because they could not see that she was being persecuted. Weil sie nicht erkennen konnten, dass sie verfolgt wird. Amen. Amen. But the Lord said that they gesagt, were not just blind, sie waren but nicht nur blind, dead. Sondern tot. And it means a lot. Und das bedeutet sehr viel. To be blind and to be dead are blind two sein, different things. Blind zu sein, tot zu sein, das Gleiche. If you do not know the truth, you are blind. Wenn wir die Wahrheit nicht kennen, sind wir blind. We see with Christ. Wir sehen durch Christus. We see with his truth. Wir sehen durch seine Wahrheit. Amen. Amen. His truth is our sight. Seine Wahrheit ist unsere Sicht. No, if I cannot see, I take glass and I put it on my eye and I can see and I cannot read. Etwas nicht sehen kann, dann ziehe ich meine Brille an und kann besser sehen. If I cannot see and I tell the truth, I put it as a glass in my eyes and I believe it. That's true. It I can see. Ich ziehe die Wahrheit an und kann dadurch die Wahrheit erkennen. What Christ called the truth. Was Christus die Wahrheit and not what religion called the und nicht, truth. Was Religion die and Wahrheit not what denomination called the truth. Nicht, was irgendwelche Gemeinden die Wahrheit nennen. A lot of truth are they call truth. Viele Wahrheiten nennen sie Wahrheit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The truth is our glasses die Wahrheit that we ist used to see. Ist unsere Brille, mit der wir sehen. We were once blind. Wir waren einst blind. But now we can see. Oh, jetzt können wir sehen. Because of his revelation to wegen us. Wegen seiner Offenbarung. We can now see. Können wir sehen. Amen. Amen. To be dead. Tot zu is sein. Worse than to be blind. Ist schlimmer als blind zu sein. Are you getting it? In Genesis, we quickly talk about death and we close. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, God introduced death. Gott hat uns den Tod vorgestellt. Death did not come from Satan. Der Tod wurde nicht vom Teufel erschaffen. God introduced death. Was hat das erschaffen? And not Satan nicht der introduced Satan. Death. God created death. Gott hat den Tod erschaffen. And introduced death to Adam. Und er hat den Tod Adam vorgestellt. Amen. There are four different paths of death. Let me call it paths. Es gibt vier Teile vom Tod. Number one, death is the departure of this Holy Spirit from the spirit of man. Einmal, wenn der Heilige Geist den Körper des Menschen verlässt. That is one level of death. Das ist eine Ebene von Tod. The departure of the Holy Spirit from the spirit of man. Wenn der Heilige Geist den Körper des Menschen verlässt. The spirit of man. The Holy Spirit comes into the spirit of man. Number one, death is this Holy Spirit out of the spirit of man. Und der Heilige that Geist, was what happened to Adam. Den Körper des Menschen verlässt. Das ist Adam passiert. Before you became saved, bevor wir dead. Waren wir tot. In Luke 9:60, Jesus called them the dead. Lukas 9, Vers 60. He said, let the dead bury their dead. Jesus, die Toten sollen ihre Toten begraben. This level of death is the most dangerous of death here on earth. Diese Ebene von this Tod one. Ist die gefährlichste Ebene. Though no man does not, they don't call it death. They don't even know what it is. Nicht tot ist. They don't know that the spirit of man, the spirit of God, can even live inside a man. Sie wissen nicht, dass der Geist Gottes in einem Menschen leben kann. Amen. Amen. This dangerous death. Und es ist ein gefährlicher Tod. The departure of man. From the presence of God. Wenn der Mensch nicht mehr in der Gegenwart Gottes ist. Amen. The spirit of God is no longer inside your spirit. Nicht mehr in deinem Geist ist. You know, to be dead and not knowing that you are dead. Tot zu sein ist nicht zu merken. People are dead today. They don't even know that they are dead. Leute sind tot und merken es nicht. They are going everywhere. They are wearing suit. Sie sind angezogen. They are working in bank. Sie arbeiten. Amen. Adam did die after disobeying God. Nachdem er Gott missachtet hat. And he still lived 930 years. Aber er hat dennoch 900 Jahre gelebt. Genesis 5:5. He still lived 930 years. Er hat 930 Jahre gelebt. Number two kind of death. The soul that sinned shall die. Die Seele, die sündigt, stirbt. No longer the spirit, but the soul. Die Seele, die sündigt, stirbt. Your soul is not your spirit. Deine Seele ist nicht dein Geist. Your soul is your mind, the deine part of you that Gedanken, think, the part of you that worries is your soul. Ist das deine Seele? If it is not Christ, nicht to walk von against Christus you. Erfüllt ist, wird sie gegen dich arbeiten. We are spirit. Wir sind Geist. We have a soul. Wir haben eine and Seele, we live in a body. Wir leben in einem Körper. In Romans 12:2, in Römer 12:2, the Bible said that we are to be transformed. Sagt die Bibel, dass wir verwandelt werden. To be transformed is talking about our mind. Dass unsere Gedanken erneuert werden. From the old now to vom Christ. Alten zum Neuen, was Christus it means ist. The spirit of Christ in you have to come into your das mind. Heißt, der Geist von Christus, der jetzt in dir ist, muss auch in deiner Seele sein. The truth has to come into die your mind. Muss auch in deiner Seele kommen. Amen. Amen. If you are saving your spirit, you have to be saving your mind. Wenn du errettet bist in deinem Geist, musst du auch errettet sein if in deiner not, Seele. Sonst Satan will still wird der Teufel von dir he will still be the one that wins. Er wird immer noch derjenige sein, der gewinnt. That that you are born again does not even threaten him. Weil, dass du wiedergeboren bist, bedroht ihn nicht. But your soul should, aber not, deine Seele, should never be saved. That's what die darf nicht errettet werden. Das bedroht ihn nämlich. That you don't know the truth. Dass du die Wahrheit nicht kennst. You know that if you know the truth, that's his problem. Weil wenn du die Wahrheit kennst, dann wirst du zu einem Problem. He knows all don't he? You know the truth, you are never free. Kennst, dann bist du nämlich frei. Praise the Lord. Halleluja. He knows that until you know the truth. should you are not free. Dass du erst dann frei bist von ihm. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. A dead soul will always walk against you. Eine tote Seele wird immer gegen dich arbeiten. Though your spirit is saved. Obwohl dein Geist errettet ist. A soul that is full of self is eine a dead Seele, soul. Eine Seele, die voll vom Fleisch ist, eine tote Seele. Amen. A soul that is full of self Seele, is a dead soul. Voll ist vom Fleisch, ist eine tote Seele. Amen. A soul that full of bitterness, eine Seele, hatred, voll ist von Bitterkeit, Unvergebenheit. Amen. The full of pride is a dead soul. Von Stolz ist eine tote Seele. To be depressed, frustrated. Frustriert zu sein, depressiv zu sein. Is going to come from a renewed soul. Wird daraus folgen. Amen. If your soul is unrenewed, you'll be depressed. Unerneuert ist, wirst du irgendwann depressiv. You'll be frustrated. Du wirst irgendwann frustriert sein. Amen. Though your spirit is saved. Obwohl dein Satan Geist errettet will walk through ist, your soul. Wird der Teufel dennoch durch deine Seele arbeiten. Amen. Gossiping will destroy you. Und das Lästern wird dich auch and zerstören. And not who you gossip of. Und es wird nicht die zerstören, über die du lästerst. It's coming from your soul. Es kommt aus deiner Seele. Though your spirit can be saved, but your soul. Dein Geist ist errettet, aber deine Seele. And you get the result of that soul. Und du wirst das Ergebnis dieser quickly Seele go to Proverbs 6. Proverbs 6. And let us see something there before we. Okay, we are almost done. Amen. Amen. Proverbs 6. Sprüche 6. Praise the Lord. Hallelujah. He says 6 things God hates. 6 things. 6 things. He hates 6 things. Amen. He hates 6 things. From 16 to 19. He said, this 6 things does the Lord hate. Yea, 7 are an abomination unto him. A proud look, a lying tongue, and a hand that shed innocent blood, and heart that deceived wicked imagination, feet that be swift in running to mischief. You know, people just like everything. They love when people are being killed. Amen? Then verse 19, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. As we are going. Those that sow discord are more brethren. Die Zwietracht zwischen Brüdern sehen. You bring true brothers together and make them fight. Man sorgt dafür, dass Kinder with your lies. Somebody getting durch something. He said God gegeneinander bekämpfen. Und Gott hasst das. Amen. Amen. If you are the type that do that, please stop wenn it. Wenn jemand das tut, dann hört bitte auf damit. Amen. Amen. You go to a brother's house to destroy a sister. You go to a sister's house to destroy a brother. You sow discord, you know. You are sehen. The one in between that bring problem jemand between sind, them. Die ganze Zeit Feuer entfacht. 6 things he hate. He that soweth discord among brethren. Some of you, that is your job. Einige von uns haben das als Aufgabe. Amen. You need to be delivered. Du musst davon errettet werden. Gott hasst das. That you love it. Weil wir lieben es. You love what he hates. Wir lieben das, was er hasst. He said he hates it. Er hasst it. It is an abomination unto him. Es ist eine, you ein better repent before it is too late for you. Bevor es zu spät ist für uns. Amen. Amen. You don't bring sisters and sister together and make them fight. Wir sorgen nicht dafür, dass Leute sich streiten. Amen. Amen. You don't bring brothers and sisters together to make them fight. Wir hetzen Leute nicht you are fighting auf. Christ. Wir kämpfen damit Christus. Number 3, the third part of death. The book of James 2, verse 26. The body without the spirit is dead. Der Körper ohne den Geist ist tot. Amen. Amen. The spirit never dies. Der it Geist is the body stirbt, that dies. Es ist der Körper, der stirbt. Amen. And this type of death is what man calls death. Und diese Art von Tod ist das, was der normale Mensch tot nennt. Again, according to the Bible, Adam did die the very day he disobeyed God, but he still lived 930 years. Nach der Bibel ist Adam gestorben, als er Gott missachtet hat, weil das ja Gott gesagt hat, aber dennoch hat er noch 900 Jahre gelebt. And according to God, physical death is not real death. Und nach Gott ist der physische Tod nicht der wahrhaftige Tod. Amen. What man called death is not what Christ called death. Das, was Christus Tod nennt. Praise the Lord. Halleluja. Again, Adam died the very day he sinned. Adam ist gestorben an dem Tag, als er gesündigt hat, als er Gott missachtet hat. But he was still living. Aber er hat noch gelebt hier auf Erden. He was a dead living man. Er war ein toter lebendiger Mensch. A dead living man. Ein toter lebendiger Mensch. Look at everywhere today. They are everywhere. Und überall sind sie. Dead living people. Tote lebendige Menschen. The number four type of death is Luke 16. Vierte Art ist Lukas 16. The rich man and Lazarus. Der reiche Mensch und Lazarus. When Lazarus was, when the rich man was now in hell. Als der reiche Mensch somebody get in, it, in der Hölle war. Was another death. Das war ein anderer Tod. Amen. Praise the Lord. Halleluja. To love and to trust are two different things. Zu lieben und zu vertrauen sind zwei verschiedene Dinge. Amen. To love and to trust are two different things. Lieben und zu vertrauen ist nicht das gleiche. And also, I will maybe on Sunday I'll talk about what is called neutral. Amen. Und ich werde auch am Sonntag vielleicht darüber sprechen, was neutral bedeutet. Amen. Amen. What is neutral? You know, I heard it from people. Ist, ich habe es gehört. They believe that some people are neutral. Dass ein paar Leute neutral sind. Amen. I'm not neutral, I'm Christ. Aber ich bin nicht neutral, ich bin Christ. Amen. I just choose Christ. Ich entscheide mich einfach if he is going to go against you, I don't even care. Wenn das gegen dich geht, dann I listen ist das to so. Christ. Aber ich höre you. Christus zu und nicht Menschen. Amen. If I am of the flesh, wenn I would like to be neutral. Dann wäre ich gerne neutral. Amen. I don't want to be neutral. Aber ich möchte nicht neutral sein. Amen. Just Christ, just choose Christ. Entscheide dich einfach für Christus. You know what they call neutral is when you are not against them. Was der Mensch neutral nennt. When they believe that what you are saying is not affecting them. Wenn sie glauben, dass das, was du sagst, nicht gegen sie and that is not Christ. Gerichtet ist, aber das ist nicht Christus. Amen. Amen. And that cannot save you. Und das kann dich nicht retten. I love you so much that I will tell you the truth. Ich liebe dich so sehr, dass ich dir die Wahrheit it might be so bitter. Bitter. It might be so painful. It might be so hard on you. But it is for your own sake. Es ist für dein Gutes. Amen. It is for your own good. Es ist für dein Gutes. Amen. Amen. The Lord said, who he loved, he corrects. Der Herr sagt, wen er liebt, den if he doesn't love you, he will not correct you. Liebt, he will not be there for you. Nicht da he will not be there to tell you to repent and come sagen, to him. Tut Buße und komm zu ihm. Sometimes we run, we get away from him. He wants us to always come back. Amen. And we have brothers and sisters that want to help us to come back. We should be grateful to them. And not to fight them. Für die Geschwister, die wollen, dass wir zurückkommen. Amen. Amen. If somebody know that you are doing the wrong thing and say it out, you should be grateful to that person and say thank you for saving me. Du solltest dankbar sein zu der Person, die Amen. Sagt, dass du, dass and not fighting whoever loves you. Saying, who is saying this? Who is doing this? Who is... You are fighting everybody. Und nicht die Leute bekämpfen, Amen. Die dir helfen möchten. You should be grateful. Wir sollten dankbar sein. He wants us to repent. Er will, dass and wir he loves repentance. Please. Praise the Lord. Halleluja. That is all for today. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So please, any question, if we have any question, then we ask them to close. Amen.